Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe MMA Radio UFC News. Erneut liegt eine turbulente Woche hinter uns. Ich denke ja jedes Mal, Mensch, diese Woche ist gar nicht so viel los. Und dann passiert's plötzlich, kommt wieder irgendein Hammer. Man ist eigentlich Woche für Woche verblüfft, was alles so in der Welt rund um die UFC passiert. Ja, und das habe ich jetzt für euch so ein bisschen zusammengetragen. Die Knallernachricht der vergangenen 7 Tage war mit Sicherheit, dass Anderson Silva auf Nick Diaz treffen wird. Und zwar am 31.01. in Las Vegas bei UFC 183 werden wir diesen, ich möchte mal sagen, Superfight zu sehen bekommen. Und darauf, glaube ich, freut sich jeder UFC beziehungsweise auch jeder MMA-Fan. Es gab natürlich sofort Leute, die sich zu Wort gemeldet haben, unter anderem Nick Diaz' ehemaliger Coach Cesar Gracie, und der hat natürlich erstmal seine Expertise abgegeben. Er meinte, ich glaube nicht, dass der Kampf über 5 Runden geht. Er geht davon aus, dass der Kampf die meiste Zeit im Stand stattfinden wird, weil Nick Diaz' Jiu-Jitsu einfach besser sei als das von Anderson Silva. Außerdem meint Cesar Gracie, dass Andersons Kinn nicht mehr dasselbe wäre wie früher. Man sollte auch bedenken, dass Anderson Silva bereits 40 Jahre alt ist, Nick Diaz erst 31, und, sagt Cesar Gracie, Nick ist unheimlich schwer auszunocken. Und die Quintessenz ist im Endeffekt von Cesar Gracie: wenn die beiden boxen, glaube ich, dass Nick den Kampf gewinnen wird. Das sind schon mal erste Mutmaßungen. Ich denke mal, die nächsten Wochen und Monate werden da noch einige Diskussionen geführt, wer für den jeweiligen Journalisten, ehemaligen Trainer, Fan oder was auch immer hier der Favorit in diesem Kampf ist. Wir werden mit Sicherheit bei MMA Radio da auch das ein oder andere Mal drüber sprechen. Es gab natürlich auch sofort von der UFC eiligst einberufene Conference Calls mit Nick Diaz und Anderson Silva. Und da empfehle ich euch, die euch mal bei YouTube rauszusuchen, sind ganz interessant. Das Wichtigste vielleicht mal: Nick Diaz wurde natürlich gefragt, ob er jetzt mittlerweile mit seinem Vertrag zufrieden sei. Es gab ja vorher immer mal wieder so Äußerungen von Nick Diaz, dass er nicht für ein paar Euro 50 sich die Fresse plattschlagen lässt. Und Nick meinte, jetzt bin ich voll und ganz zufrieden mit meinem Vertrag. Trotzdem habe ich keinen besonderen Spaß am Kämpfen. Ich mach's halt, weil das ist das, was ich kann. Also das ist letzten Endes der einzige Grund, warum Nick Diaz diesen Kampf annimmt. Man denkt ja, dass es das Größte ist, oder mit das Größte ist, was einem MMA-Fighter passieren kann, dass er gegen Anderson Silva mal kämpfen darf. Aber das sieht Nick Diaz nicht so. Für ihn ist das eher eine Qual. Der Journalist, der die Frage gestellt hat, bekam dann auch sofort eine Gegenfrage von Nick. Und Nick meinte dann zu ihm: hättest du vielleicht Bock, mit Anderson Silva im Oktagon zu stehen? Man kann es vielleicht nicht ganz vergleichen. Aber es hörte sich schon so an, ja, als ob Nick Diaz wirklich keinen besonderen Bock hat, eigentlich zu kämpfen. Aber er sieht halt, man kann relativ leicht gutes Geld damit verdienen, und ein gewisses Talent ist ja bei Nick Diaz auch vorhanden. Ein bisschen professioneller, möchte ich sagen, geht Anderson Silva seinen Conference Call an. Er wurde natürlich gefragt, was er sich von diesem Kampf erhofft und was er glaubt, wie dieser Kampf ausgehen wird. Und Anderson Silva sagt: ich glaube, das wird der beste Stand-Up-Fight in der Geschichte der UFC. Da sind wir wieder so ein bisschen bei dem Thema, was Cesar Gracie angesprochen hat, dass er denkt, dass Nick Diaz und Anderson Silva die besten Boxer sind in der UFC. Außerdem wurde Anderson Silva natürlich gefragt, wie sein aktueller Fitnessstand so ist. Und er meinte: ich bin bei 95%, ich kann zwar kicken, aber noch nicht so hart wie früher. Er möchte dann wohl bei 100% am 31.01. sein. Aber es ist natürlich schon so eine Aussage, die man vielleicht mal im Hinterköpfchen abspeichern sollte. Er ist noch nicht bei 100%, er kann noch nicht voll kicken, sage ich jetzt einfach mal. Das sind natürlich schon Faktoren, die man hier nicht vernachlässigen sollte. Vielleicht ist es auch noch eine mentale Sache. Das möchte ich ja hier nicht von der Hand weisen, dass Anderson Silva da mit Sicherheit auch ab und zu mal dran denken muss, wie das damals war gegen Chris Weidman. Als er da mit voller Wucht den Kick durchgezogen hat und dann seinen Fuß gebrochen hat. Also ich könnte mir vorstellen, dass das auch vielleicht noch ein mentales Problem werden könnte, aber wie gesagt, Chris und meine Wenigkeit werden darüber des Häufigeren in den nächsten Wochen sprechen müssen, möchte ich beinahe schon sagen. Außerdem wurde Anderson Silva natürlich gefragt, ob er sich von Nick Diaz, diesen bekannten Diaz-Trash-Talk, oder ob er den erwartet, so muss man es eigentlich sagen. Und Anderson Silva meinte, ich habe Nick einige Male getroffen, er war nie respektlos zu mir und ich hoffe einfach, dass es so bleibt. Und bislang muss man sagen, Nick Diaz hat wirklich eine sehr respektvolle oder auch eine sehr ruhige Art von sich gezeigt oder eine ruhige Seite von sich gezeigt, auch beim Conference Call, wenig Shit Talk, also das war alles, ja, Corporate Nick, sage ich einfach mal so. Außerdem wollten die Journalisten von Anderson Silva natürlich wissen, wie seine Familie mit dem Comeback umgeht. Und da sagt Anderson, meine Familie wollte nicht, dass ich wieder kämpfe, aber sie haben meine Gründe akzeptiert und respektiert. Also in der Familie Silva gibt es offensichtlich da noch ein paar Sachen, die man regeln muss hinter den Kulissen. Oder was heißt regeln muss? Ich kann schon verstehen, dass seine Kinder und seine Frau sagen, es reicht dann jetzt auch mal. Kohle haben wir genug, gehe ich jedenfalls davon aus. Und was haben wir davon, wenn du nachher irgendwie so ein Krüppel bist oder weiß der Kuckuck. Ja, vielleicht haben sie auch gar nicht so unrecht, wenn man sich mal überlegt, Anderson Silva, 40 Jahre alt. Aber der Kampf gegen Nick Diaz, den möchte ich auf jeden Fall noch sehen und dann reden wir nochmal. Ja, also das wird mit Sicherheit eine Standortbestimmung sein, wie fit Anderson Silva eigentlich jetzt nach dieser schweren Verletzung ist und ob er noch wirklich so einen zweiten großen Run starten kann auf eine Titelregentschaft. Er sagt zwar, jetzt im Augenblick ist der Titel nicht das Wichtigste für mich, aber natürlich möchte ich mich mit dem Besten messen und zwangsläufig werde ich dann mal irgendwann wieder auf den Champion treffen. Da hat er natürlich recht, der gute Anderson. Dann gibt es auch diese Woche mal wieder Neues aus dem Dopingbericht, möchte ich mal so sagen. Und es ist eigentlich gar nicht so lustig, denn Kevin Casey und Robert Drysdale waren gedopt bei ihren beeindruckenden Performances. Kevin Casey besiegte Baba Bush in 61 Sekunden bei UFC 175, wurde positiv auf anabole Steroide getestet. Jetzt muss ich mal gucken, wie man das richtig ausspricht. Drostanolon, würde ich sagen, heißt die Substanz, die er da zu sich genommen hat, hat sich dann später auch auf Twitter entschuldigt und hat so ein bisschen den Weight Cut, jedenfalls interpretiere ich das so, als Grund fürs Doping angeführt und er meinte, I apologize to the UFC and the NSAC for my irresponsible action. I made a bad decision trying to cut weight. Klingt also für mich erstmal so, ja, weiß ich nicht, ob ich den Satz noch mit reingeschrieben hätte. Also die Entschuldigung an sich hätte vielleicht gereicht, würde ich mal fast schon sagen. Also und wir reden hier von Steroiden. Ich habe natürlich keine Ahnung, inwiefern die bei so einem Weight Cut irgendwie was bringen oder nicht. Das weiß ich natürlich nicht. Aber ich meine, Steroide, hallo, also die waren vielleicht mal in den 80er oder 90er Jahren in, sage ich jetzt einfach mal. Aber mittlerweile weiß jeder Vollidiot, dass das ein absolutes No-Go ist in so einem Sport wie UFC oder, in so einem Sport wie MMA. Da fehlt mir fehlt mir jegliches Verständnis. So ist es. Robert Drysdale wurde mit einem deutlich erhöhten Testosteron-Level erwischt. Der hatte wohl auch schon in der Vergangenheit damit so seine Probleme, sage ich jetzt einfach mal. Aber auch er hatte eine beeindruckende Performance gezeigt gegen Keith Barish. Den besiegte er in 2 Minuten beim TAF-19-Finale. Und es ist natürlich schade, dass beide, die aus diesem Wochenende mit tollen Performances als Sieger hervorgingen, jetzt im Nachhinein positiv getestet wurden. Das relativiert dann wieder die Leistungen stark und vor allem macht sie dann jedes Mal auch gleich wieder ein Fragezeichen hinter anderen guten Leistungen von anderen Kämpfern und das will man ja eigentlich nicht. Beide wurden jetzt vorerst von der UFC suspendiert und müssen demnächst bei einem Hearing der NSAC aussagen. Da bin ich dann mal gespannt, was dabei herauskommt, wie lang beide gesperrt werden. Aber ja, also wie gesagt, sehr schade, dass es erneut zwei gleich Dopingfälle gibt, über die ich hier berichten muss. Dann hat sich Ray Longo zu Wort gemeldet. Wenn wir schon bei Doping sind, möchte ich fast schon sagen, das ist der Coach von Chris Weidman. Und er wurde natürlich da so ein bisschen darauf angesprochen, wie er damit umgeht, dass man gegen Vitor Belfort kämpft, der ja auch, sag ich mal, so seine Doping-Problemchen hatte. Und Ray Longo meinte, ich habe kein gutes Gefühl, was den Kampf gegen Vitor angeht. Ich hoffe, er besteht seine Doping-Tests. Ich hoffe, er ist für seine Kinder ein gutes Vorbild. Er sollte nicht so viel über die ganze Sache reden, sondern es einfach umsetzen. Mach die Tests, bestehe sie und lass uns kämpfen. Kann ich eigentlich einen Punkt dahinter machen? Sehe ich nämlich genauso. Vitor Belfort hat in letzter Zeit des häufigeren das Wort ergriffen. Aus meiner Sicht sollte er sich da wirklich ein bisschen zurückhalten. Ich weiß, es ist ein bisschen anmaßend von mir, aber ich habe so das Gefühl gehabt, dass er jetzt jedem hier zeigen möchte, dass er jetzt hier der strahlende Sieger ist und allen möchte er sozusagen jetzt nochmal ganz persönlich mitteilen, dass er clean ist und kein TRT mehr zu sich nimmt und jetzt hier der absolute Killer Vitor ist. Und ich hätte es, glaube ich, auch bevorzugt, wenn Vitor Belfort jetzt einfach trainiert hätte und beim Kampf gegen Chris Weidman dann einfach eine gute Leistung abgeliefert hätte. Deswegen gebe ich Ray Longo da im Endeffekt recht. Außerdem wurde Ray Longo gefragt, ob man davon ausgeht, dass Vitor Belfort schwächer ist als in seinen letzten drei Kämpfen. Da war er noch, oder da hat er noch diese Testosteron-Freigabe, nenne ich es jetzt mal, diese Exemption bekommen. Und ja, wie man sich im Endeffekt jetzt auf Vitor Belfort vorbereitet. Und da meint Ray Longo, wir bereiten uns auf die TRT-Version von Vitor Belfort vor. Whiteman liebt es, an seine Grenzen zu gehen. Er besiegt Vitor mit und auch ohne Steroide. Wir wollen einen fairen Kampf mit dem besten Vitor. Und das hat Chris Weidman ja auch schon mal gesagt, dass es ihm scheißegal ist, ob Vitor Belfort TRT nimmt oder nicht. Er besiegt ihn sowieso. Ich kann die Aussage natürlich verstehen und ich weiß auch, was er damit nach außen darstellen möchte, Chris Weidman. Aber eigentlich kannst du sowas nicht sagen. Also ja, hat für mich auch wieder einen üblen Beigeschmack, muss ich ganz ehrlich sagen. Ray Longo hat sich so ein bisschen so angehört, als ob er sich nicht 100% sicher ist, ob es nicht doch noch irgendwie einen Stolperstein in Sachen Dopingtests gibt auf dem Weg hin zum Kampf gegen Vitor Belfort. Und auch ich bin da gespannt. Vitor wird mit Sicherheit einige Male getestet werden. Das wurde ihm ja auch schon angedroht und man kann nur hoffen, dass er alle Tests besteht. Ansonsten wäre das wahrscheinlich einer der größten Upsets neben Jael Sonnen in diesem Jahr, was Dopingtests angeht. Obwohl, man weiß ja nicht, was sonst noch kommt. Hoffen wir mal nicht allzu viel. Dann geht's weiter im großen Twitter- und Social-Media-Battle zwischen John Jones und Daniel Cormier. Letzte Woche habe ich ja schon gesagt, darauf können wir uns mit Sicherheit in den nächsten Wochen und sind es eigentlich noch Monate? Ja, das kommt noch hin. Freuen, denn also alles ging erstmal damit los, dass John Jones ein Video gepostet hat. Auf diesem Video sah man, dass John Jones einen sehr großen Cut über seinem linken Auge hat. Kurze Zeit später hat er noch ein Video gepostet, da war der Cut dann über dem rechten Auge. Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass beim ersten Video das Ganze spiegelverkehrt war. Das passiert ja manchmal, ich hatte auch mal ein Video hochgeladen, dann war das auf einmal spiegelverkehrt. Also man kann davon ausgehen, dass das jetzt hier der Fall war. Und unter dem Video, also nur nochmal um es festzuhalten, John Jones, schwerer Cut, tiefer Cut über dem rechten Auge. So. Unter dem Video hat John Jones dann geschrieben, die Fäden werden in 4 Tagen gezogen, der Cut ist nach einer guten Woche wieder zu, ich sollte lieber wieder meinen Kopfschutz tragen. Das ist vielleicht nicht die schlechteste Idee, lieber Johnny Bones, dann passieren unter Umständen solche Verletzungen nicht. Man muss sich keine Sorgen machen, dass der Kampf irgendwie abgesagt wird, wenn eben jetzt nicht, sag ich mal, in jeder Trainingssession bis zum 27.09. wieder draufgeprügelt wird, wird dieser Cut definitiv zu sein und soweit auch abgeheilt sein, dass die Commission da kein Problem mit hat. Daniel Cormier hat sich dann direkt zu Wort gemeldet, hat natürlich dieses Video auch gesehen und meinte, ich werde dir noch mehr solche Dinger verpassen. Ich kann es nicht mehr abwarten. Ich träume und denke jeden Tag an dich. Ich werde dich zu Boden reißen und mit meinen Ellbogen in diesen Cut drücken. Mal dir eine Zielscheibe um das Ding herum. Manches sollte man lieber privat halten. Und er spricht natürlich, also Daniel Cormier spricht hier natürlich auf was an, das ich mir auch gedacht habe. Und zwar, warum postet Johnny Bones Jones dieses Video? Eigentlich möchte man doch sowas im Vorfeld nicht publik machen, denn man weiß ja, dass der Gegner das auch sieht. Und es wäre natürlich dann ja schon eine Möglichkeit, da so ein bisschen auf diese Stelle dann drauf zu prügeln von Daniel Cormier, wenn er rankommt an John Jones und vielleicht platzt der Cut ja doch wieder auf. Ich habe natürlich keine Ahnung, wie lange so ein Cut braucht, bis der vollständig geschlossen ist und alles wieder so ist wie vorher. Aber Ich habe mir das auch gedacht. Warum postet er dieses Video, wenn er in, wie lang ist es jetzt noch? Ja, 2 Monaten oder 7 Wochen einen Kampf hat. Ja, aber vielleicht ist es wirklich bis dahin zu. John Jones hat dann daraufhin auch wieder geantwortet und meinte, seine Hände sind zu schnell, sein Jiu-Jitsu ist zu gut, sein Wrestling ist zu gut. Er ist zu schnell, zu erfahren, du hast keine Chance gegen sein Karate, unschlagbares Timing. Ich habe einfach schon alles gehört. Alles. Ich kann nicht erwarten, Daniels Gesicht zu sehen, wenn er realisiert, dass ich nicht wie Dan Henderson oder Patrick Cummins bin. Ja, wie gesagt, es geht heiter zwischen den beiden hin und her. Ich glaube, dass beide genau wissen, dass sie schwere Kämpfe oder einen schweren Kampf vor sich haben. Also ich glaube, die können sich schon beide sehr gut einschätzen. Sie mögen sich nicht und sie wissen halt auch, dass dieser Trash-Talk und dieser Battle da auf den Social Medias so ein bisschen dazu führen, dass der Kampf natürlich noch mehr gehypt wird und das spielen sie aus. Und sie machen uns Fans wirklich richtig heiß auf den Kampf, anders kann man es nicht sagen. Und ich bin mir sicher, dass nächste Woche bei den MMA Radio UFC News erneut irgendwas mit John Jones und Daniel Cormier dabei sein wird. Von daher freue ich mich schon wieder drauf. Wenn wir schon bei Daniel Cormier sind, der hat noch was verraten. Und zwar möchte der mit Anderson Silva und Lyoto Machida trainieren im Hinblick auf den Kampf gegen John Jones. Freunde haben den Kontakt vor irgendwie hergestellt und DC würde, wenn alles klappt, für eine Woche nach Südkalifornien gehen und dort mit Anderson Silva und Lyoto Machida trainieren. Definitiv steht allerdings jetzt schon fest, dass Phil Davis und Cyril Diabate nach San Jose kommen werden, um dort mit DC so ein bisschen zu trainieren. Natürlich hat er sich die Jungs eingeladen wegen der Reichweite. Diabate zum Beispiel ist 6'6" groß, also das ist ja so dieses Hauptproblem, das viele sehen. Kann Daniel Cormier diesen Größenunterschied irgendwie überbrücken, den Reichweitenvorteil, den John Jones hat? Und da hat er sich mit Phil Davis und Cyril Diabate 2 große Leute ins Trainingscamp geholt, mit denen er dann halt arbeiten wird und versuchen wird, irgendwie Tricks und Wege zu finden, um an John Jones ranzukommen. Und natürlich dann noch mit Anderson Silva und Lyoto Machida zu trainieren, wäre dann auch nochmal so ein kleines i-Tüpfelchen. Lyoto Machida hat ja John Jones schon vor den Fäusten gehabt und kann vielleicht da so ein bisschen was berichten. Anderson Silva, ich glaube, das kann auch nicht schaden, mit dem zu trainieren. Und man darf natürlich nicht vergessen, Daniel Cormier trainiert weiterhin mit Cain Velasquez und Luke Rockhold, 2 absoluten MMA ja Superstars, muss ich im Endeffekt sagen. Also Cain Velasquez ist wahrscheinlich der beste Heavyweight. Luke Rockhold ist auch ein Kandidat, der im Middleweight zum Besten gehört, was es da so gibt. Also ja, ich glaube, dass Daniel Cormier, was die Vorbereitung angeht, wirklich ein großartiges Team um sich hat und sich da nicht irgendwie hinter John Jones und Team Jackson Winklejohn verstecken muss. Also das ist, obwohl man muss übrigens auch noch eins sagen, ich habe ein Video diese oder mehrere Videos diese Woche gesehen. John Jones hat richtig Spaß da unten in Albuquerque. Er hat da mal Holly Holm fotografiert. Nee, gefilmt nennt man das, glaube ich, wenn das Bild immer so weiterläuft. Und man sieht Holly Holm so tanzen zu irgendwelchen Elektrohaus-Beats und John Jones kriegt sich nicht mehr ein vor Lachen. Also man hat da offensichtlich richtig Spaß in Albuquerque. Das kann ja auch nicht schaden. Tja, aber wir müssen noch ein bisschen warten. Ich wäre wirklich unfassbar Lust auf diesen Kampf, aber so ein bisschen müssen wir noch durchhalten. Dann komme ich jetzt kurz zu UFC on Fox 12. Letzten Samstag fand das ja statt. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, Performance of the Night geht an Anthony Johnson und Dennis Bermudez und Fight of the Night war Robbie Lawler gegen Matt Brown. Was ich viel interessanter fand, war natürlich das Rating. Das ist ja immer ganz wichtig. Denn das läuft ja jetzt hier nicht auf Fox Sports 1 oder Fox Sports 2, sondern auf dem richtig großen Fox-Sender an sich, auf dem Hauptsender sozusagen. Und es sahen 2,5 Millionen Zuschauer zu und die UFC erzielte ein 1,5-Rating in der Altersgruppe zwischen 18 und 49 Jahren. Und da muss man sagen, reiht sich UFC on Fox 12 so in der Mitte ein. Also natürlich Fox, UFC und Fox 1 mit 5,7 Millionen Zuschauer, das war Cain Velasquez gegen Junior Dos Santos, ist weiterhin ganz vorne und UFC und Fox 12 ist ein bisschen schlechter als UFC und Fox 10, das war Benson Henderson gegen Josh Thompson, da schalteten 2,55 Millionen ein und war ein bisschen besser als UFC und Fox 9, Demetrius Johnson gegen Joseph Benavides, da schalteten 2,41 Millionen ein, aber insgesamt auch wieder eher ein unterdurchschnittliches Rating oder mittelmäßiges Rating. Das letzte Mal über 3 Millionen Zuschauer war die UFC mit UFC on Fox 7. Das war Benson Henderson gegen Gilbert Melendez. Das ist also schon eine ganze Weile her. Und seitdem ist man immer unter diesen 3 Millionen Zuschauern geblieben. Also bin mal gespannt, was sie sich einfallen lassen für UFC on Fox 13. Diese Dezember-Show ist ja immer die meistgesehene Show. Also das liegt dann daran, dass dann auch wieder Football kommt und natürlich mehr Werbung für die UFC auf Fox gemacht wird und dann auch mehr Leute einschalten. Ich bin gespannt, ob das genauso wieder sein wird und schaden kann es nicht, muss man dazu sagen. Es gibt ja auch noch eine Aufschlüsselung, welche Kämpfe oder welcher Kampf am meisten geschaut wurde. Interessiert's euch? Na, dann sage ich's. Also zwischen 21 und 21.30 Uhr haben die meisten Zuschauer eingeschaltet, nämlich 2,26 Millionen. Und in dieser Zeit liefen die Kämpfe Dennis Bermudez gegen Clay Guida und Anthony Johnson gegen Little Nog. Das haben sich die Leute unbedingt angucken wollen. Nur noch der Vollständigkeit halber, den Kampf zwischen Lawler und Matt Brown haben sich 2,23 Millionen angeschaut. So, jetzt ist aber hier Schluss mit den Zahlen. Ich weiß, das kann auch manchmal langweilen. Die Botschaft war im Endeffekt nur, dass UFC on Fox 12 eher mittelmäßig abgeschnitten hat, was die Ratings angeht. Außerdem, was auch noch mit UFC on Fox 12 zu tun hat, Kyle Kingsbury hört auf. Nach seiner klaren Niederlage gegen Patrick Cummins hat er gesagt, ich möchte kein durchschnittlicher Kämpfer sein. Ich höre auf und hänge die Fäustlinge an den Nagel. Also Kyle Kingsbury wird wahrscheinlich nicht mehr in der UFC antreten und auch woanders nicht mehr. Ja, war eigentlich immer ein unterhaltsamer Typ, aber ich glaube, man hat gesehen, dass er nicht mehr mithalten kann mit den, ich will noch nicht mal sagen, mit den ganz Guten. Also Patrick Cummins ist mit Sicherheit noch keiner von den ganz Guten, aber er will wahrscheinlich mit den ganz Guten mithalten und wenn es dann noch nicht mehr für Cummings reicht, dann lässt das wahrscheinlich ganz. Außerdem, Jorge Masvidal hat gesagt, er möchte gern gegen Donald Cerrone antreten. Jorge Masvidal hat 5 seiner letzten 6 Kämpfe gewonnen und er meinte bei der Pressekonferenz, ich will so schnell wie möglich wieder kämpfen. Cerrone braucht noch einen Gegner für September. Ich hoffe, die UFC lässt mich gegen ihn kämpfen. Cerrone braucht einen Fight und ich brauche das Geld. Kann ich mich dran erinnern, vor nicht allzu langer Zeit hat Donald Cerrone das ähnlich formuliert, dass er Kohle braucht und deswegen 6-mal 2014 antreten möchte. Das wird jetzt nicht mehr ganz reichen, aber 4-mal wird er noch hinkriegen, glaube ich, der gute Donald Cerrone. Aber man muss dem guten Jorge Masvidal so ein bisschen die Hoffnung nehmen, möchte ich fast schon sagen, dass Donald Cerrone sein nächster Gegner sein wird, denn es gibt Gerüchte, wenn die zutreffen, es wäre großartig. Und zwar arbeitet man angeblich an einem Deal mit Eddie Alvarez. Richtig, der Bellator Lightweight Champion Eddie Alvarez soll bei UFC 178 auf Donald Cerrone treffen. Alvarez hatte ja in der Vergangenheit immer schon große Probleme mit Bellator und wollte eigentlich auch schon zur UFC. Bellator hat das so ein bisschen verhindert, dann haben sie sich auf so einen komischen Deal geeinigt und so. Also es gab da schon immer mal wieder ein interessantes Hin und Her. Eddie Alvarez ist mit Sicherheit jemand, den man seitens der UFC unbedingt verpflichten möchte und den ich auch unbedingt mal in der UFC sehen würde, gerne. Und Cerrone gegen Eddie Alvarez bei UFC 178, das wäre natürlich ein Riesending, wenn das zustande kommt. Es gibt Quellen, die behaupten, man wäre ganz nah dran, es geht nur noch um Kleinigkeiten, es gibt Quellen, die sagen, da ist nichts dran, ich habe das ganze Ding jetzt trotzdem mal mit reingenommen, weil ich wirklich, da würde ich glaube ich ausmarken, also ich würde total ausflippen, wenn ich das lesen würde, es wäre so ein kleiner Traumfight für mich, Cerrone gegen Alvarez, da hätte ich Bock drauf. Da hätte ich wirklich riesen Bock drauf. Ich hatte auch riesen Bock auf Cerrone gegen Khabib Nurmagomedov. Und da hat Cerrone jetzt übrigens erzählt, dass er schon 3-mal für diesen Kampf unterschrieben hat. Ja, er meinte, er hat schon 3-mal für einen Kampf gegen Khabib unterschrieben. Ich wollte diesen Kampf unbedingt, aber hey, was willst du machen? Sagt Donald Cerrone. Cerrone unterstellt übrigens Nurmagomedov nicht, dass er irgendwie nicht gegen ihn kämpfen will und sich da versucht, immer wieder rauszuwinden. Cerrone sagt klipp und klar, es lief einfach nicht gut. Aufgrund der Verletzungen und andere Probleme, da kann man nichts machen. Außerdem hat Donald Cerrone nochmal öffentlich gesagt, ich würde wirklich gegen jeden kämpfen. Es ist ganz einfach, ruft Dana an, ich bin bereit. Alles, was ihr tun müsst, Dana anrufen und ihm sagen, dass ihr gegen mich kämpfen wollt und schon haben wir den Kampf. Das ist natürlich, also ich, dieser Donald Cerrone ist immer wieder phänomenal, wenn man das so hört, wie kampfgeil der eigentlich ist. Cerrone gegen Alvarez, das wäre natürlich großartig. Bei UFC 178, da haben wir ja schon die richtigen Knaller. Die drödel ich jetzt nicht nochmal alle auf, keine Sorge. Frankie Edgar, der hat auch einen Gegner sich ausgepickt, gegen den er gerne kämpfen würde. Und der heißt Cub Swanson. Edgar will gerne im Dezember bei UFC und Fox 13 gegen Cub Swanson kämpfen. Dagegen spricht so ein bisschen, dass Cub Swanson ja gesagt hat, ich möchte erstmal abwarten, wie der Kampf Aldo gegen Mendes ausgeht bei UFC 179. Und dann möchte ich eigentlich gerne auf den Sieger Aldo gegen Mendes treffen. Und Frankie Edgar sagt, es macht überhaupt keinen Sinn, rumzusitzen. Wenn man der Beste sein will, muss man auch gegen jeden kämpfen. Wenn Swanson den Kampf jetzt ablehnt, geht er mir nicht aus dem Weg. Früher oder später kommt es zu diesem Kampf zwischen uns, sagt Frankie Edgar. Also er möchte unbedingt gegen Cub Swanson kämpfen. Logisch, wenn er Swanson besiegt, dann kann man davon ausgehen, dass er als nächstes auf den Sieger Aldo gegen Mendes trifft. Und für Swanson ist es natürlich ein Risiko. Denn aktuell sieht es so aus, als ob er jetzt schon relativ sicher auf den Sieger Aldo gegen Mendes trifft. Wenn er jetzt nochmal einen Kampf annimmt, ist natürlich die Gefahr groß, dass er diesen Spot einbüßt. Also ich kann Cub Swanson da schon verstehen, dass er da so ein bisschen zurückschreckt vor diesem Kampf. Denn Frankie Edgar ist ja jetzt auch nicht unbedingt Fallobst, möchte ich mal so sagen. Dann habe ich mal wieder Wanderlei Silva mit in den News, denn der will weiterhin gegen Jael Sonnen kämpfen. Wanderlei glaubt, dass Jael nur für die 2 Jahre Suspendierung pausieren wird und dann wieder aus seinem Retirement zurückkommen wird. Also Wanderlei sagt, ich hoffe, dass es unseren Fight irgendwann geben wird. Außerdem meint Wanderlei Silva, dass für ihn nur noch 2 Kämpfe in Betracht kämen und überhaupt Sinn machen für seine Karriere. Das ist zum einen der Kampf gegen Jael Sonnen. Und der andere Gegner, für den er, sag ich mal, sozusagen nochmal so richtig Gas geben würde, das wäre Vitor Belfort. Außerdem hat Wanderlei Silva gesagt, er hätte auch kein Problem damit, wenn es ein Grappling-Match geben würde. Zum Beispiel bei Metamoris oder so. Wenn er da gegen Jael Sonnen kämpfen müsste, würde er auch machen. Hat er gesagt, ja, warum nicht? Ich habe darüber vorher mir noch nie so richtig Gedanken gemacht, aber ich würde das Match annehmen. Das ist doch schön, wenn Wanderlei Silva da so optimistisch ist. Müssen wir mal gucken, er hat ja auch noch so ein kleines Hearing bei der NSAC vor sich. Ja, vielleicht warten wir da erstmal ab, was da noch rauskommt. Wir erinnern uns ja, Wanderlei Silva, der die Beine in die Hand genommen hat, als der Dopingtester um die Ecke kam. Also wahrscheinlich, wenn es zu diesem Kampf Silva gegen Sonnen irgendwann kommen sollte, kann es sein, dass es eigentlich nur die Möglichkeit gibt, das Ganze in einem Grappling-Match stattfinden zu lassen. Weil ich sehe da so ein bisschen schwarz, was die Lizenz angeht für Wanderlei Silva. Aber warten wir es ab. Man hat ja auch wirklich schon Pferde und so weiter kotzen sehen, nicht wahr? Dann auch noch eine sehr interessante Nachricht. Die UFC ist kurz vor einem Abschluss eines Deals mit einem großen Sportbekleidungshersteller. Es geht hier um den sogenannten Uniform-Deal. Ihr habt das vielleicht vor ein paar Wochen mal mitbekommen oder mittlerweile ist es, glaube ich, schon Monate her, dass die UFC gerne eine Marke hätte, die kompletten UFC-Fighter, den kompletten Roster mit Kleidung eindeckt, so dass keiner sich Sorgen machen muss, dass er keinen Sponsor hat und so weiter und so fort. Und das Ganze nennt man den sogenannten Uniform-Deal. Und da wurde jetzt bekannt, dass, also erstmal muss man sagen, es gibt aktuell 3 Marken, die dafür in Frage kommen. So unter der Hand werden diese 3 Marken gehandelt. Das ist zum einen Nike, dann Under Armour und Adidas. Das sind die 3 Favoriten. Und einer dieser 3 Firmen, ja, hat explizit jetzt nach Ronda Rousey gefragt. Sie haben gesagt, wenn es zu diesem Deal kommen soll, dann möchten wir Ronda Rousey sozusagen als Face der Marke. Und ja, also man merkt damit den Stellenwert, den Ronda Rousey einfach mittlerweile hat. Sie ist ja auch jetzt auf Platz 3 der UFC Ticket Sales Rankings. Keine Ahnung, wie man das ausrechnet, aber die gibt's, die UFC Ticket Sales Rankings. Auf Platz 1 übrigens, falls euch das interessiert, ist da John Jones und auf Platz 2 Chris Weidman. Hätte ich nicht gedacht. Und Rousey dann schon auf Platz 3. Ja, wie gesagt, also der Sportbekleidungshersteller möchte unbedingt mit Ronda Rousey dann ganz groß werben und ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob es dazu kommt, dass Ronda Rousey dann unter Umständen bei Adidas einsteigen wird und da Face auf die UFC und Adidas werden wird oder sowas in der Art. Übrigens, was auch noch interessant ist, Ronda Rousey wird in der UFC am meisten für Werbedeals angefragt. Mehr als alle anderen Kämpfer wird Ronda Rousey für Werbedeals angefragt. Das ist auch interessant. Und falls es euch mal aufgefallen ist, Ronda Rousey ist ja nicht so ganz so beklebt wie manch anderer Fighter. Sprich, sie hat relativ wenig Sponsoren auf ihrer Octagon-Kleidung, nenne ich es jetzt einfach mal. Und sie meinte so, sie sucht sich einfach ihre Partner sehr genau aus und handelt dann gute Deals mit denen aus, weil, und das sagt Ronda, sie möchte einfach nicht aussehen wie ein NASCAR-Auto, wenn sie da zum Octagon kommt. Fand ich eine schöne Aussage von Ronda Rousey. Ja, also diesen Uniform-Deal, den werden wir natürlich im Auge behalten. Ich bin gespannt, wer das Rennen machen wird. Adidas ist ja jetzt auch schon so ein bisschen ja mit verschiedenen Kämpfern sozusagen, oder über verschiedene Kämpfer fangen sie so langsam an, Fuß zu fassen in diesem MMA-Business. Man hat ja jetzt einen Deal abgeschlossen mit Robbie Lawler und Luke Rockhold. Die wurden jetzt komplett ausgestattet von Adidas. Vielleicht ist das so ein erster Hint, dass es tatsächlich Adidas werden könnte. Würde ich mich natürlich freuen. Was gibt's sonst noch? Mensch, das können wir lassen. Aber das ist noch interessant. Ultimate Fighter Latin America wird es auf dem Fight Pass geben. Die Frage habe ich auch schon mal bei Twitter gestellt bekommen, ob ich da schon weiß, wie sich das Ganze dann hier in Deutschland gucken lässt. Also, wenn ihr den Fight Pass habt, könnt ihr ab dem 25. August die erste Folge sehen. Die gibt's dann natürlich in Spanisch, allerdings mit englischen Untertiteln. Und in den USA wird diese Staffel übrigens bei Fox Deportes in Spanisch ausgestrahlt. Ist ja auch ein großer Sender, also auch ein wichtiger Deal für die UFC. Und ja, wir in Deutschland kommen nicht zu kurz ab 25. August, dann via Fight Pass hier auch bei uns. Dann habe ich noch eine Nachricht extra für meinen lieben Freund Chris mit reingenommen. Ich weiß, er ist großer Junior Dos Santos-Fan und möchte, oder er wollte zuletzt von mir wissen, wann kommt eigentlich Junior Dos Santos zurück? Und ich habe natürlich direkt mal angerufen da in Rio. Nein, Spaß beiseite. JDS hat gesagt, für den Pay-Per-View in Rio reicht es definitiv noch nicht. Der findet ja am 25.10. statt. Aber er hofft auf eine Rückkehr Mitte November, Ende November. Und er möchte immer noch gerne gegen Stipe Miocic antreten. Diesen Kampf gab es ja im Mai dann leider nicht, weil sich JDS die Hand gebrochen hat. Und dann gab es dieses Mismatch, möchte ich mal sagen, zwischen Miocic und Fabio Maldonado, so hieß er, genau. Und also JDS hätte wohl nichts dagegen, im November dann endlich gegen Stipe Miocic antreten zu können. Aber natürlich muss er erstmal 100% gesund werden, aber sieht gut aus. Ja, auch 100% gesund muss erstmal wieder Joe Riggs werden. Jetzt werdet ihr vielleicht sagen, wer ist denn Joe Riggs? Also Joe Riggs sollte eigentlich am 13.09. gegen Paulo Thiago in der UFC kämpfen und seine Rückkehr feiern. Joe Riggs hat jetzt einige Jahre nicht mehr für die UFC gekämpft und hat jetzt wieder einen Deal an Land ziehen können und hat sich da auch drauf gefreut. Aber Pustekuchen, daraus wird nichts, denn Joe Riggs hat sich in die Hand und in den Oberschenkel geschossen. Also, ich habe die Nachricht jetzt schon mehrfach gelesen, aber ich muss jedes Mal wieder lachen. Es ist so unfassbar. Also, er hat wohl seine Knarre irgendwie gereinigt und dabei löste sich ein Schuss, der dann durch die Hand und durch den Oberschenkel ging. Inzwischen ist er zwar wieder einigermaßen gut drauf, der Joe Riggs, aber natürlich kann er nicht kämpfen. Aber diese Vorstellung, dass man sich da durch die Hand und durch den Oberschenkel schießt, währenddem man gerade seine Pistole reinigt, das finde ich schon ein bisschen komisch, muss man sagen. Joe Riggs, Trottel of the Week, kann man fast schon sagen. Übrigens, ein schön animiertes Video könnt ihr auf Facebook, auf unserer Facebook-Seite angucken. Da habe ich ein Video gepostet von dem Vorfall, wie er sich wohl abgespielt haben soll. facebook.com/mmaradio.de. Da könnt ihr mal vorbei surfen. Sagen das die Kids heutzutage eigentlich noch? Naja, ich sag's. Ja, dann bin ich auch schon bei den Fight Announcements. Und da gab's diese Woche einiges. Mein lieber Scholli, ich sehe, hier ist wirklich alles rammelvoll. Fangen wir mal oben an. Clayson Thibault trifft auf Piotr Hallmann in Brasilia am 13.09. Außerdem, gerade eben habe ich es ja schon gehabt, Joe Riggs hat sich verletzt. Wird Sean Spencer jetzt auf Paulo Thiago treffen. Hoffen wir mal, dass Sean Spencer sich nicht irgendwo noch hinschießt. Dann, interessanter Kampf, Uriah Faber trifft auf Masanori Kanehara. Kein Plan, wie der Typ heißt. Auf jeden Fall finde ich es interessant, dass Uriah Faber bei der Fight Night in Saitama am 20.09. antreten wird. Ich finde, die Fight Night Cards, bis auf die europäischen Fight Night Cards, die gewinnen immer mehr an großen Namen. Also das gefällt mir schon sehr, sehr gut. Dann, ach Mensch, hier siehst du, habe ich ja völlig vergessen, hätte ich vorhin bei der News eigentlich noch mit reinpacken können. Dann hat Jorge Masvidal ja schon einen Kampf, und zwar im Laufe der Woche bekommen, und zwar gegen Bobby Green. Bobby Green gegen Jorge Masvidal bei UFC 178, 27.09. in Las Vegas. Großartiger Kampf, würde ich da mal sagen. Und Cerrone gegen Eddie Alvarez, das schwebt ja auch noch für UFC 178 über uns. Hoffen wir mal, dass es dazu auch noch kommt. Außerdem für UFC 178 wurde bekannt gegeben, dass Kevin Lee auf John Tuck treffen wird und Manny Gamburian auf Cody Gibson. Manny Gamburian ist ja ein Trainingspartner von Ronda Rousey und den dürfte man auch bei Ultimate Fighter damals gesehen haben. Nicht nur als er dabei war, sondern auch als Coach an der Seite von Ronda Rousey bei der Staffel. Dann kommen wir nach Stockholm. Da wurden auch einige Kämpfe diese Woche bekannt gegeben. Unter anderem ist unser Dennis Siever aus Mannheim endlich wieder zurück und trifft auf Robert Whiteford. Also für alle deutschen Fans, 4.10. Stockholm. Müsst ihr mal gucken, ob ihr da bessere Anbindung an Stockholm habt als ich. Für mich wird es äußerst schwierig, nach Stockholm zu kommen. Deswegen muss ich mir das Ding wahrscheinlich durch die Lappen gehen lassen. Außerdem für die Stockholm-Card wurde bekannt gegeben, dass Ilar Latifi auf Jan Blachowicz oder Blachowicz treffen wird. Das ist ja immer ein bisschen schwierig mit diesem wahrscheinlich polnischen Namen. Dann trifft Meyerbeck Taisimov auf Marcin Bandl. Auch den Namen habe ich noch nie gehört. Und Magnus Sedenblatt trifft auf Scott Ashcam. Ashcam, wie auch immer. Es sind unbekannte Namen, muss man mal wieder sagen. Aber natürlich mit Sedenblatt und Latifi. Zwei Schweden auf der Card, die mit Sicherheit für Begeisterungsstürme sorgen werden, dann am 4.10. in Stockholm. Außerdem für den 4.10. bekannt gegeben, allerdings nicht für Stockholm, sondern für Halifax. Da ist ja wieder so ein Double Date am selben Tag. Rory McDonald gegen Tarek Seferdin. Auch das ist ein toller Kampf. Und ja, ich behaupte einfach mal, wenn Rory das Ding gewinnt, trifft er auf Lawler oder auf Hendricks. Ja, Hendricks, Lawler, die werden ja dann sozusagen den Welterweight-Champion unter sich auskämpfen. Und ich würde behaupten, wenn McDonald Seferdin besiegt, hat er gute Chancen, einen Titelkampf zu bekommen. Ob Tarek Seferdin direkt einen Titelkampf bekommt, wenn er McDonald besiegt, da bin ich mir noch nicht so sicher. Dann für UFC 179 in Rio de Janeiro am 25.10. wurde endlich bekannt gegeben, dass Jose Aldo auf Chad Mendes treffen wird. Und da empfehle ich euch noch mal eine ältere MMA Radio UFC News Folge zu hören. Da hat nämlich Chad Mendes mal erzählt, er wird auf gar keinen Fall wird er in Brasilien gegen Chad Mendes gegen Jose Aldo kämpfen. Das wird's definitiv nicht geben. Ja, ihr hasst es. Jose Aldo gegen Chad Mendes in Rio. Außerdem Glover Teixeira gegen Phil Davis. Hochinteressanter Kampf. Beide kommen aus Niederlagen. Beide haben sich mit Sicherheit fürs Jahr 2014 mehr erhofft, als letzten Endes jetzt eingetreten ist. Interessanter Kampf, richtungsweisend für beide. Und natürlich, jetzt sind wir schon bei UFC 183, habe ich ja vorhin schon gesagt, Anderson Silva gegen Nick Diaz in Las Vegas. Ich habe spaßeshalber mal geguckt, was so ein Trip kosten würde. Also eine Woche Vegas mit einem schönen Hotel und Tickets und ein bisschen Fuck You Money, weil man möchte ja vielleicht auch mal irgendwie da am einarmigen Banditen stehen. 2000 Euro müsst ihr rechnen, dann seid ihr mit dabei. Wer das hat, ab hin da. Das ist was Einmaliges. Also das ist ein super Fight. Hoffentlich kommt er zustande. Was habe ich mir da noch aufgeschrieben? Ja, Silva hat die Freigabe vom Arzt bekommen. Dana White hat gesagt, Anderson wird zu 100% wieder gesund sein. Und, was auch interessant ist, Dana White hat noch gesagt, wenn Nick Diaz Anderson Silva besiegt, ist er sehr nah dran an einem Titelkampf im Middleweight. Auch nicht schlecht. Ist natürlich der Main Event, muss man vielleicht auch noch sagen. Nicht, dass jemand denkt, da kommt noch ein Titelkampf als Main Event obendrauf. Nee, das wird der Main Event werden. Und gerade sehe ich auch noch, Yuri Alcantara trifft auf Russell Doane. Ebenfalls Nee, am 13.09. findet das statt in Brasilia bei der 51. Fight Night. Das möchte ich hier nicht unterschlagen. So, dann sind wir durch mit den News für diese Woche. Hat wieder riesen Spaß gemacht. Ich empfehle euch, am Dienstag einzuschalten ab 20 Uhr. Dann gibt's wieder MMA Radio Live mit Chris und meiner Wenigkeit. Ich möchte mich an der Stelle auch nochmal ganz, ganz kurz bedanken. Und zwar kam die erste Postkarte an. Die erste Postkarte aus dem Norden werde ich natürlich dann am Dienstag thematisieren. Gar keine Frage. Ihr könnt uns natürlich auch Postkarten schicken. Am liebsten aus dem Urlaub. Das würde uns wirklich richtig freuen. Ich weiß es, irgendwie so eine Aktion, da klingt erstmal ein bisschen komisch, warum soll ich denn eine Postkarte schicken? Aber macht das, das ist lustig. Also und zeigt uns natürlich dann auch so ein bisschen lieb habt uns, wa? Schickt uns eine Postkarte aus dem Urlaub, könnt ihr draufschreiben, wie ihr zu uns gefunden habt. Wie seid ihr eigentlich auf MMA Radio gestoßen? Und die Adresse findet ihr natürlich auf mmaradio.de, da unter Impressum. Einfach mal hinklicken und dann her mit der Postkarte. Da würde ich mich freuen. So. Das war's jetzt wirklich. Schönes Wochenende und ja, bis nächste Woche. Tschüss. MMA Radio.